Schatz, jede Nacht. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ein Superstar. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Ich bin ein Jet-Set-Star. Der Bühnenabend hat. Und der Bälle an der Gitarre. Sie jetzt am Gesang. Der Fritz an den Keyboard. Bisschen anders mal mit der Lufthansa. Und nun ganz zum Schluss.